Kundgabe 1362. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.03.1940. Kreuzestod Jesu. Mit aller Innerlichkeit sich den Kreuzestod Jesu vorzustellen, ist so unendlich segensreich für die Seele, die zur Höhe strebt. Es war der Moment größter leiblicher Schwäche und geistiger Stärke. Es sah Jesus sein Ende kommen, und sein Geist weilte bereits beim Vater. Doch den Leib zwangen größte Schmerzen noch zur Erde. Und es litt die Seele Qualen im Übermaß ob der Finsternis derer, die seinen Tod verschuldeten. Des Sterbenden Leid am Kreuz war unsagbar, und nur eine tief empfindende Seele vermag sich annähernd vorzustellen, die Demütigungen, die seiner Seele Leid vergrößerten. Er vernahm aus der Tiefe der Hölle die bittersten Schmähungen. Sein Leib war geächtet. Die ganze Welt war dunkel und lichtlos. Und die Größe der Sündenschuld lag als ungeheure Last auf seinen Schultern. Er trug diese Last und sandte die Worte empor: Vater, vergib ihnen. Seine Seele war Liebe, heißeste, aufopferndste Liebe zu allen diesen Menschen, die sein unsagbares Leid verschuldeten. Er trank den Kelch bis zur Neige. Sein Leib wurde schwächer, bis endlich die Seele sich trennte und sich aufschwang zum Vater. Es ist der Tod Jesu am Kreuz von so unfassbarer Bedeutung für die Menschen, und doch findet dieses größte Werk der Liebe und Barmherzigkeit so wenig Beachtung. Nur der in der Liebe stehende Mensch vermag die Größe dessen zu ermessen. Doch den Menschen ohne Liebe ist der Tod Jesu bedeutungslos, denn ihnen mangelt jegliches Gefühl dafür, welches Opfer Jesus Christus gebracht hat in übergroßer Liebe. Denn die Göttlichkeit Jesu, der in ihm in aller Fülle wesenhaft vorhandene Geist Gottes, hat sich in der Todesstunde von ihm zurückgezogen. Und es vollbrachte der Mensch, Jesus, diese Tat zur Erlösung der Menschen aus aller Sündenschuld. Es hat sonach der Mensch gelitten, es wurde die Todesstunde ohne jegliche Erleichterung von ihm durchkostet. Es litt der Körper und die Seele unvorstellbare Schmerzen. Denn nur so konnte das Erlösungswerk vollbracht werden, auf das der Menschheit Leid geringer wurde. Nur so konnte alle Sündenschuld getilgt werden, dass übergroße Liebe das Leid trug, was diese Sündenschuld notgedrungen nach sich zog. Es hat die Welt nahe kein Verständnis mehr für dieses größte Liebeswerk eines Menschen. Sie geht achtlos daran vorüber. Ja, sie sucht es zu entwerten, indem sie ihm nicht mehr Bedeutung beilegt als der Tat eines Idealisten, dessen Motive später erst so begründet wurden, wie es heute die christliche Lehre tut. Es wird aber damit gerade die Erlösung des Menschen in Frage gestellt. Es wird der Erlösungsgedanke verworfen und also Jesus Christus nur als eine weltgeschichtliche Person anerkannt. Jedoch ein geistiger Zusammenhang mit der gesamten Menschheit seinem Tode abgesprochen. Und dieses völlig falsche Denken der Menschen hat es nötig gemacht, dass sich der Herr wiederum erbarmend der Menschen annimmt, dass er ihnen die reine Wahrheit vermittelt, auf dass der Glaube an die Erlösung durch Jesus Christus nicht unter den Menschen verloren gehe, sondern wieder in ihnen lebendig werde. Amen.